In wenigen Minuten, soll heißen, in 2,5 Minuten beginnt hier die Partie VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV. Und leider kann ich Svenja heute nicht begrüßen, ist kurzfristig verhindert. Das ist natürlich außerordentlich bedauerlich. Wir haben fast die gesamte Saison hier gemeinsam bestritten, haben Höhen und Tiefen erleben dürfen, erleben müssen, je nachdem, wie es dann jeweils war. Und heute können wir das hier leider nicht zusammen machen, aber ich denke, in Aue sieht das schon wieder ganz anders aus in der nächsten Woche, wenn es hoffentlich für den VfL noch um alles geht. Ja, denn die Situation ist vielfach beschrieben worden, viele haben das sicherlich schon analysieren können, sie ist ja herausfordernd, sage ich mal so. Der VfL ist sicherlich nicht mit den allerbesten Karten, aber auch nicht chancenlos. Also von daher ist das ein bisschen Kaffeesatzleserei, was man im Vorfeld macht. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem von Zeit zu Zeit mal wieder machen. Aber eins ist auf jeden Fall klar, hier sind zwei Teams, die unter extremem Druck stehen, die massiv was erreichen müssen hier heute. Wenn das nicht klappen sollte, dann ist es natürlich in Osnabrück dramatisch, wenn es runtergehen sollte. Allerdings, möglicherweise ist der Druck auf Seiten des HSV noch höher. Denn wenn der HSV erneut nicht aufsteigt, ist es ja irgendwann, die haben zwar vor der Saison, als Daniel dort einstieg, haben gesagt, naja, wir müssen nicht aufsteigen. Aber das ist natürlich Quatsch, wenn der HSV da entsprechend spielt mit dem Etat, mit so einer Truppe, dann will, ja, dann muss er aufsteigen. Und im Grunde nach ist ja die Saison, nachdem es lange wirklich gut aussah, dann irgendwann doch ziemlich vergurkt worden. Daniel eben nicht mehr Trainer mittlerweile. Jetzt Horst Rubesch, die Legende, die 70-Jährige an der Seitenlinie. Und wenn man den Typen sieht, ich meine, jeder mag ihn, das ist ja in der Tat so, ich habe noch keinen gesprochen, der gesagt hat, Horst Rubesch ist irgendwie nicht in Ordnung. Nein, der Typ ist in Ordnung, der ist ein richtiger Fußballer, nicht dieses ganze moderne Gestanzte, das wird man von ihm nicht hören, das ist ein ganz ehrlicher Fußballer und der hat ja seine Erfolge gehabt, man kann ja nicht sagen, so nach dem Motto, der erzählt zum alten Eisen. Ich glaube schon, dass er mit seiner Art, die er damals ja auch bei der U21-Europameisterschaft da ins Spiel gebracht hat, wo er eine hochtalentierte Truppe zu einer verdienten Europameisterschaft geführt hätte, diese Art wird sicherlich dem HSV gut tun und hat es ja in der letzten Woche auch bereits getan, als die Hamburger 5:2 gegen den Club gewannen. So, der Anstoß ist bereits erfolgt. Der VfL in den gelben Auswärtstrikots, der HSV in grau. Und gleich ein ganz interessanter Mann, Robin Meissner, Horst Rubesch, ich weiß nicht, ob er ihn entdeckt hat, auf jeden Fall ist er erstmals ins Team gerückt, war unter im Kicker noch nicht mal zu finden, grundsätzlich unter den entsprechenden Spielern, muss ich erstmal lange suchen, muss ich erstmal die DFL-Unterlagen mir ansehen, um überhaupt zu finden, wer dieser Robin Meissner ist. Also ein Spiel beim letzten Mal gleich in der Startelf und auch gleich mit einem Tor gegen den Club. Der VfL im Großen und Ganzen unverändert zum Auftritt in Würzburg. Reichel hat es nicht geschafft, eine Knieverletzung, stattdessen Wolzer auf dem Platz. Aber das ist auch die einzige Veränderung. Und auch auf Hamburger Seite hat es wenig Veränderungen gegeben. Da natürlich auch gegenüber dem guten Auftritt, ich habe es eben schon gesagt, wenig Grund, eine Veränderung vorzunehmen. Dort ist mit der Nummer 2 Jan Giamera für den verletzten Wagnermann dabei. Aber auch, oh, der Meißner auch fault, Eule gleich mal, der hier aufbauen will. Die Hamburger versuchen sofort hier nach anderthalb Minuten das Heft in die Hand zu nehmen. Ja, eine schwierige Partie und zeitgleich natürlich spielt Eintracht Braunschweig gegen die abgestiegene Truppe aus Würzburg. Und Sandhausen tritt gegen Regensburg an. Im Mittelfeld Aydini sichert sich den Ball, Eule auf der linken Seite, startet Wolze. Das sieht Eule, spielt den mustergültig an, per Kopf in die Mitte. Kerk hat die Schusschance. Ah, trifft den Ball nicht richtig. In zentraler Position die 37er gegeneinander gegen Toni Leistner. Kerk kommt da nach einer wirklich hervorragenden Spieleröffnung von Eule Beermann auf die linke Seite diagonal. Wolze mit dem Kopf auf Kerk. Der nimmt sich das Leder innen und zieht aus 17, 18 Metern ab. gute Situation für den VfL nicht komplett getroffen. Sven Ulreich im Kasten der Hamburger nicht gefordert, aber zumindest ein erstes Achtungszeichen der Lila-Weißen, wie gesagt, heute ganz in Gelb gekleidet. Holen sich von Ulreich auch sofort den Abstoß. Santos jetzt Leistner per Kopf erstmal raus. Kopfballstaffette. Und jetzt hat Reis den Ball. Spielt nach links. Wolze. Amenido. Wieder Wolze. Gerg, Wolze, schön, Doppelpass, Dreifachpass, wunderbare Aktion. Und jetzt vergurkt, schade, in der Mitte stand Santos völlig frei, den hat er nicht gesehen. Auf der linken Seite, Santos, ja, da hebt er die Arme und sagt, mein Gott, schau mal rüber, schlag das Ding einfach rein. Herrliche Aktion über den linken Flügel, das war ein dreifacher Doppelpass. Damit die Hamburger Abwehrseite die rechte aufgerissen und wirklich eine gute Aktion, aber leider von Wolze dann in den Rücken von Kerk gespielt. Der konnte mit dem Ball nichts weiter anfangen und abgepfiffen war im Vorfeld. Im Übrigen auch schon, also unnötig die Aufregung. Schiedsrichter, ganz interessanter Mann übrigens, Daniel Siebert. In solchen Partien greift der DFB ja gerne mal hoch ins Regal. Und das hat er hier auch getan. FIFA-Schiedsrichter pfeift bei der Europameisterschaft als einer von 19 Referees europaweit. Ist also da entsprechend dabei, hat den VfL in der dritten Liga, weiß ich nicht, sieht man wenig da in der Richtung in seiner Vita, da pfeift er überwiegend nicht. Aber das letzte Mal, einmal hat er ihn gepfiffen und zwar am 1.3.2020, pikanterweise gegen den Hamburger Lokalrivalen, den FC St. Pauli. Ergebnis damals nicht so optimal für den VfL, aber das war ja dann auch auswärts. Kühn hat den Ball. Ja, die ersten 4,5 Minuten lassen sich gut an grundsätzlich. Man weiß natürlich, dass der HSV da vorne einen drin hat. Der ist mittlerweile 33, wechselt zu Schalke, Simon Terodde. Siebert pfeift jetzt für uns einen Freistoß. Nachdem Taffertshofer, der Torgarant, das Torungeheuer von Würzburg mit seinem ersten Treffer gefault wurde. Es war natürlich wirklich in der Tat Reis mit dem ersten Treffer für den VfL. So, Wolze zeigt sich wieder. Und Eule, diesmal kommt er nicht so optimal an. Um nicht zu sagen, überhaupt nicht optimal. Aber im Nachsetzen, Amenido holt sich den Ball. Aber das macht er gut, der Wolze. Der zeigt sich da auf der linken Seite mit den entsprechenden Vorstößen. Das wird notwendig sein, denn natürlich der HSV, die zweitwenigsten Gegentreffer der Liga, die wissen schon, was sie da hinten tun. Da musst du schon irgendwie mal ungewöhnliche Dinge machen. Und der Wolze ist dazu willens und in der Lage, so scheint es heute. Bisher auf jeden Fall in den ersten Minuten mit wirklich guten Ansätzen über die linke Seite da. Über rechts ist noch gar nichts gekommen. So, und von draußen hört man ein wenig, ich weiß nicht, ob das hier über die Außenmikrofone auch zu hören ist, alles für Osna, für Lila Weiß. Da sind also einige Fans draußen, die ein bisschen Unterstützung geben, das halte ich für eine gute Sache. Wir haben, also interessant ist es überhaupt, wenn man, als ich heute hingefahren bin, da war ungewöhnlich viel Verkehr in der Stadt, also in den letzten Monaten und im letzten Jahr war ja sonntags überhaupt nichts auf der Straße, da war aber auch gleich Return of the Sonntagsfahrer, das war schon ungewöhnlich, da wurde teilweise ganz schön geschlichen, aber gut, dass die auch alle noch da sind und entsprechend wieder fahren, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es besser wird und ich hoffe, dass das hier das letzte Heimspiel ist, ohne Zuschauer. Naja gut, ob ich das jetzt hoffen soll, weiß ich auch nicht so genau. Relegation könnte ja noch ein Thema sein. Das sprechen wir uns mal hinterher drüber. Aber zumindest, dass in der neuen Saison dann, wo auch immer, wie auch immer, sich bessere Möglichkeiten geben. So, Haier gerade erstmals am Ball, spielt auf Leistner. Haier fasst alle seine ehemaligen Kameraden hier begrüßt. Schöne Bilder im Kabinenausgang geben. Haben sich nochmal abgeklatscht. Ein Großteil kennt ihr ja noch im Laufe der Saison. Der erst von Daniel mit nach Hamburg genommen worden. Was im Nachhinein möglicherweise wirklich sehr, sehr bedauerlich für den VfL ist. So, jetzt erstmals Terodde liegt ab, aber sehr aufmerksam. Der Sheriff wunderbar, Santos war es sogar, wunderbar, Wolze jetzt hier wunderbar gelöst, auf jeden Fall sehr stark gemacht. Da hatten sie erstmals die Möglichkeit, die Hamburger haben Terodde eingespielt, er wollte ablegen. Jetzt kämpfen die sich allerdings mit vereinten Kräften. Ebenfalls das Leder, der VfL macht es genauso. Oh, da wird er dran, da wird er so ein bisschen begleitet. Der Kollege Jatta. Und irgendwo, also wird eigentlich eher so ein bisschen, ob das wirklich ein großartiges Foul war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ernstzunehmende Situation. Freistoß für die Hamburger, etwa 27, 28 Meter, halb ganz leicht, halb rechts, also schon ziemlich zentral. Auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit für die Hamburger. Und Sonny Kittel legt sich das Leder zurecht, wird vermutlich ausführen. 2019 aus Ingolstadt gekommen. Jatta hat sich ebenfalls hinbegeben. Kittel führt aber aus. In die Mauer geschossen und dann erstmal weit weg mit dem Ding, das keinen Ärger anrichten kann. Alles gut, da gibt es also auch von außen Szenenapplaus sozusagen. Das heißt, die müssen da ja irgendwie zumindest die Möglichkeit haben, das zu verfolgen. Denn ansonsten ist das ja ein bisschen schwierig. Reinschauen kann man hier nicht. Abgesehen vielleicht von ein, zwei Balkonen. HSV baut auf. So, und ja, auch der HSV hat den entsprechenden Druck. Das sieht man an dieser Stelle. Ein völlig unnötiger Fehler von Onana, der einfach ins Ausspielt, sucht da seine Mannschaftskameraden, findet sie aber überhaupt nicht. Leibold nicht zur Stelle, kann er auch gar nicht einfach direkt ins Ausgespielt. Aldini hier jetzt direkt vor uns auf. Kerk, der legt an mit der Brust, sehr eng da. Ah, der Sheriff. Ah, und Sheriff hat Wolze nicht gesehen, wollte Amenido anspielen. Wolze da auf links, wirklich bietet sich immer an, natürlich sehr offensiv. Da muss man aufpassen über die Seite entsprechend. Amenido ist deswegen mit zurückgegangen in diesem Moment jetzt. Kinzombie baut auf. Das war jetzt über rechts wieder Kinzombie, der mit dem Doppelpassversuch. Aber Kühn ist auf dem Posten, sehr aufmerksam. Bisher der HSV noch ohne ernsthafte Torannäherung. Allerdings hat sich der HSV als außerordentlich effizient betätigt. Der braucht nur 6,4 Schüsse für ein Tor. Das ist der Bestwert der Liga. Also auf der Gegenseite Multaub, Santos, sehr gut auf den Sheriff. Sheriff spielt gut nach außen, wo Aldini ein bisschen Platz hat. Kann vorher flanken, ein bisschen zu sehr auf Ulreich Amenido. Ohne die Möglichkeiten. Ulreich, der langjährige Ersatzkeeper des FC Bayern, ist im Winter nach Hamburg gegangen, sofort Stammtorwart gewesen. Hat unseren Heuer Fernandes ersetzt, der seitdem nur noch Ersatzkeeper ist. Zwei Osnabrücker in Hamburg. HSV baut ganz in Ruhe auf. Über Leistner und Haier. Leibold, der Capitano. Links in der Viererkette. Aber Multaub sofort draufgegangen. Also müssen sie wieder hinten drum zuspielen. Machen das. Wie gesagt, relativ ruhig. Das Hinspiel war ja ein ziemliches Horror-Erlebnis. Das 5:0 da. Da haben die Hamburger mal wirklich gezeigt, was sie drauf haben, wenn man sie spielen lässt. Das hat der VfL ihnen aber auch viel zu leicht gemacht. Also bisher zumindest sieht es nicht danach aus, als ob es da eine Wiederholung geben sollte. Reißt jetzt in die Mitte, gefährlich über den Sheriff. Sheriff auch gut nach außen gelöst. Und da wird es für Multaub schwierig, den Ball vernünftig anzustoppen. War aber so ein bisschen gefährlich. Reißt nach hinten und da wurden sie, da sah man hellwach, die grau gekleideten Hamburger warteten nur auf den Fehler, aber man konnte sich zunächst nochmal befreien. Einwurf jetzt für die Rothosen. Sechsmal deutscher Meister geworden. Dreimal DFB-Pokal. Das ist hier Platz 4 in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Das ist schon eine große Nummer, die sich hier präsentiert. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt hast du erstmal so ein bisschen Platz über die linke Seite. Multor muss da sozusagen zwischen zwei stehen. Links Eier auf Leistner und Kittel steht noch einen weiter. Aber es kommt eine Flanke rein. Ah, das ist nicht so ganz genau richtig. Da ist Eule von hinten von dem ausgebufften Terodde sozusagen so ein bisschen ins Kreuz geschoben worden. Kam in Rücklage, konnte nicht mehr richtig köpfen. Und das sieht Schiedsrichter Siebert selbstverständlich. Es gibt Freistoß für die Lila-Weißen. Also ein kleiner Schub zur richtigen Stelle, so denkt sich der Terodde. Möglicherweise fällt er mir auf den Kopf und ich weiß, was ich damit zu tun habe. Das war irgendwie interessant, ich habe das so ganz gar nicht verfolgt, dass der jetzt zu Schalke geht. Da fragt man sich ja, warum er das macht, aber er wird seine Gründe haben. Aldini über die rechte Seite hat Platz. Schiebt jetzt wunderbar auf Multor ein bisschen zu weit und es gibt den ersten Exodus. Aber schön gemacht von Multor hier an der Stelle. Schiebt da durch ein bisschen zu schwierig. So Vorfelder noch drankommen konnte. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Kerk geht auf die rechte Außenbahn. Kerk ja auch in den letzten Wochen wieder mit etwas ansteigender Form. Wird von außen entsprechend positiv begleitet. Amenido steht kurz. Deswegen einer draußen arbeitet, steht rein und auf den ersten Pfosten und holt gleich die nächste Ecke raus. So, diese bekannten Kerkecken, so auf diesen ersten Pfosten, die ja jetzt nicht, also kein Versuch, den direkt zu verwandeln, so wie er das ja noch über erhebliche Zeit gemacht hat. Das hat er jetzt relativ lange nicht mehr versucht, wahrscheinlich auch, weil er nicht so ganz 100% in Form war, aber heute sieht es besser aus und er versucht das und da streift das Leder da durch. Schade, Trapp am kurzen Pfosten, versucht da irgendwie dran zu kommen, kommt auch leicht dran, kann das Leder aber nicht drücken Richtung Tor und dann streift er vor dem Hamburger Kasten vorher und der Ball und leider kommt kein gelb-gekleideter Osnabrücker dazwischen. Gefährliche Situation für die Hamburger, der VfL gut dabei, schöner Einwurf jetzt. Flankenchance und gibt weiter Einwurf, der VfL jetzt durchaus, ja, Druck doch erstmals, dass man so ein bisschen das Hamburger Tor belagert und versucht, da sich so ein bisschen festzusetzen auf der gegnerischen Seite. Klappt nicht alles, aber vieles. Also sieht gut aus, was der VfL macht. Gute Körpersprache. Gerade Wolze sehr aktiv. Jetzt wieder mit dem nächsten Einwurf in die Mitte. Aber Trapp kann das Leder erneut nicht sichern. So richtig Stürmer wird er, glaube ich, auch nicht mehr in seinem Leben. Kopfballstaffette in der Mitte und Euler hat sich das gemerkt mit Terodde. Da hat er gesagt, ich springe dreimal so hoch. Hat das super gemacht. Sheriff in der Mitte, verteilt auf die rechte Seite. Jetzt Amenido. Amenido mit der schönen Flanke vorher, aber Leistner und daran. Und jetzt Vorsicht auf den Konter. Sind nur 2 gegen 4. Aber pass auf. Pass auf, Freunde. Es wird super gefährlich, da über die rechte Seite, wo der Meißner, Mann, ist der schnell. Jetzt Reis kann zunächst klären, aber im Nachfassen ist immer noch sehr gefährlich. Kinzombi steht, könnte angespielt werden, wird er nicht. Doch, wird er doch. Aber jetzt Leistner an dem 22. Jetzt der VfL wieder mit vielen Leuten hinterm Ball. Zwischendurch sah das extrem gefährlich aus. Aber immer noch jetzt Leistner von der Grundlinie aus. Kann er flanken auf die, aber zu weit. Und Reis könnte jetzt die Situation dauerhaft lösen. Aber da sieht man natürlich, wie gefährlich es ist. Und kein Team, oder beziehungsweise nur ein Team der zweiten Liga ist öfter ausgekontert worden als der VfL. Schon 9 Tore nach einem Konter. Und auch hier sah man, wie wackelig das ist. Meist nur über die rechte Seite läuft dem Reis da tatsächlich weg. Ist schneller mit Ball als Reis ohne. Und da irgendwie schafft man es, ihn da noch zu stellen. Also das war gar nicht so einfach. Und Terodde natürlich wartete in der Mitte. 4 gegen 2, aber es war zwischendurch sogar 2 gegen 3. Und bei der Qualität, die Hamburger haben, wird einem dann Angst und Bange. Jetzt allerdings der VfL wieder. Sheriff. Oh, ein bisschen vom Reis nicht ganz ungefährlich durch die Mitte gespielt, aber hat funktioniert. Jetzt Aldini hier rechts über Eule. Hamburger gehen nicht direkt drauf. Wir haben das ja oft schon mal gesehen. Das haben die auch in Hamburg gemacht. Da waren sie unglaublich aggressiv, gingen auf jeden Ball drauf. Der VfL hatte überhaupt nicht die Chance, da ein Aufbauspiel zu machen. Jetzt machen sie es im Moment noch nicht. Allerdings werden sie dieses Element sicherlich immer mal wieder einbringen. So, jetzt gibt es Freistoß für den VfL. Ich glaube, da hat es ein Handspiel gegeben von Kinzombi. Onana diskutiert selbiges nochmal mit Kinzombi. Glaube ich, nein, es gibt keine Ahnung, was da war. Es gab sozusagen Schiedsrichterball, sogar kein Handspiel. Ich weiß nicht, ob wir die diskutiert haben. Langer Ball auf Mutter. Der nimmt den Ball am Strafraum an. Linke Seite. Wird attackiert von Haier. Jetzt Möglichkeit von Wolze. Mann, ist der aktiv. Der macht, den haben sie gar nicht auf der Rechnung, den Wolze, der hier für Reichelt spielt. Er macht das wunderbar. Da kommt ein Ball, der sollte eigentlich zu Kerk, aber Kerk konnte ihn nicht so richtig erlaufen. Da kommt Wolze von hinten, der Ball geeilt, dringt in den Strafraum ein, schießt dann und wird abgewehrt zum dritten Eckstoß. 3:0 Ecken für den VfL und das zeigt ungefähr das Kräfteverhältnis bisher. Der VfL ist ein wenig besser als die Hamburger, wobei man natürlich immer darauf achten muss, auf deren Konter. Schöne Ecke und Kopfstoß. Kopfstoß von Eule, kann aber nicht drücken. Kein Problem für den Textmarker Rothke, kann Ulreich. Und da dauert es einen Moment zu lange, bis sie wieder, der VfL kann hintergehen. Allerdings Meißner über die rechte Seite, Neuentdeckung. Kein Mensch hat jemals von ihm gehört, zumindest außer Horst Rubesch offenbar, der ihn dann gleich verpflichtet hat, sozusagen. Verpflichtet nicht, der war schon Hamburger. 21 Jahre, der Bursche. So, Jatta jetzt mit einem Unforced Error der Wolze, also wirklich der dazwischen. Viererkette des VfL bisher. Sehr gut. Kittel über die linke Seite. Ein Adini ist bei ihm. Ah, Kittel, guter Fußballer. Sieht man, streichelt das Leder. Aber da kann er so viel streicheln, wie er will. Aidini humorlos dazwischen. Und jetzt, Leisner clever gemacht. Der Routinier, ein bulliger Spieler. Amenido beinahe vorbei. Und dann, anderer konnte jetzt Alex Kinzombi mit dem Schuss. Erste ernstzunehmende Chance. Kühn kann nicht festhalten. Wert ab zur Seite und die Hamburger im Nachsitzen. Passt auf, Freunde, passt auf. Verstoß und Foul, man, jawohl, da sieht Siebert auch so, ist hart genommen worden von Gia Merada im Kopfstoß. Gut, der geht, der will auch, im Endeffekt will der auch nur zum Ball. Der VfL hatte Schwierigkeiten, den rauszukriegen an dieser Stelle. Und Aidini wird da abgeräumt, humorlos von Gia Merada, aber kann weiterspielen, ist gar keine Frage. Ja, hier der Leistung, da waren sie sehr, sehr aufgerückt. Da war kein Hamburger mehr in der eigenen Hälfte und Amenido wenige Zentimeter zu spät. Denn schneller als Leistner ist der auf jeden Fall, der Innenverteidiger. Waren die Hamburger so ein bisschen leichtsinnig, so kann man es meinen. Abstoß, also Freistoß quasi von Kühn, nicht so gelungen. In der Mitte der gegnerischen Hälfte ins Seitenaus gegangen, Leistner mit dem Einwurf. Haier, Ulreich, Leistner, Kerk läuft ein bisschen. Ja, und zeigt den Leuten an, so nach vorne, mal draufgehen. Lass die bloß nicht ins Spiel kommen. Von Seite zu Seite eben hatten sie das und das war schon sehr gefährlich. Ah, jetzt allerdings bedauerlicherweise. Jetzt wollte sie natürlich immer mit so einem Ding da drin. Den hat er jetzt einfach verloren. Und wow, was für ein Hammerschuss. Hammerschuss ohne Zweifel von Onana, der richtige Anhinter. Trapp noch dazwischen. Es gibt Eckstoß. Situation war bereits bereinigt. Und da stürzt Onana über das ausgestreckte Bein von Trapp. Aber wie gesagt, Situation gelaufen. Und insofern gibt es keinen Freistoß, sondern Eckstoß. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Siebert an dieser Stelle. Aber was für ein Fund, was der da raus hat. Und das ist so ein Ding von Wolze. Da macht er unnötig im Aufbau, verliert er den Ball. Der geht einfach ab, der Onana, durch die Mitte mit raumgreifenden Schritten und zieht richtig einen Fund ab. Ja, das hat er gut gehalten, der Kühn, aber der kann auch mal einschlagen. Ein bisschen weiter links, dann hätte er keine Chance gehabt, unser Kipper. Eckstoß, erster für die Hamburger. Auch auf den kurzen Pfosten wird verlängert. Kinzombi ist keiner dabei, aber auch er kann nicht schießen, geht ein bisschen ins Aus. Aidin jetzt auf der linken Seite, lässt sich da umspielen. Kerk hilft. Kerk lässt sich auch umspielen. Er macht das gut. Kerk, wunderbar, tolle Aktion. Geht in den Infight. Und jetzt der Konter. Los, Amenido, lauf mal. Also nicht, dass er sonst nicht läuft, aber wird er angegriffen. Wird er attackiert. Und die Osnabrücker Bank, beziehungsweise die sich da drauf befinden, springen alle auf, sagen, das war doch ein Foul, Freunde, da gibt's doch nicht, der wird dermaßen attackiert. Kittel jetzt mit dem Unforced Error, Reiß aufmerksam, ohne nah im Nachsetzen. Versucht's wieder, zieht da hin, das ist doch klar, dass er da hinzieht. Spielt ab und Oh, der Ball ganz hoch, da hätte es fast Terodde. Das ist genau das, was er haben will. Pass auf den 24er auf. Der zieht da in, der ist saugefährlich. Liegt jetzt ab auf Kittel, der Terodde jetzt. Ah, nochmal geklärt. Jetzt ganz gefährliche Situation. Leistner mit der Flankenchance. Jetzt weg mit dem Ding. Amenido, komm, klären. Wird gehalten. Jetzt schaffen sie es aber. Santos. Oh, liegt nach außen. Amenido auf der rechten Seite der Multop gewesen. Amenido war noch nicht so weit, kann den Ball nicht haben. Jetzt die erste wirklich richtig brenzlige Situation für den VfL. Mit der Riesenmöglichkeit für Simon Terodde. Das ist, im Hinspiel haben wir das eben auch gehabt. Da hast du ein paar Mal diese Situation, die dann der VfL mit seinen Möglichkeiten nicht auflösen kann, nicht klären kann. Da Kittel sehr stark dann hier über die linke Seite. Da musst du aufpassen. Also, das wissen natürlich die Osnabrücker, die gefällig ja bisher gespielt haben, auch durchaus mehr vom gegnerischen Torwart als umgekehrt, aber die größeren Möglichkeiten mittlerweile haben die Hamburger, das ist wenig überraschend, aber gerade diese von Terodde, das war genau so ein Ding, da spielt er und dann hat er an den Terodde, der steht dann 5-6 Meter vor dem Tor und liegt ihn nur ganz leicht weiter und häufig klingelt es dann, reißt jetzt leider Amenido in den Rücken. Da ist schon der Schwung wieder so ein bisschen raus aus dem Angriff müssen, um zu spielen. Über Aydini, der jetzt tatsächlich sich offenbar längere Zeit auf der linken Seite aufhalten möchte. Wolze jetzt hier auf meiner Seite, hier auf rechts sozusagen. Interessant. Kurze Möglichkeit. Ja, wahrscheinlich, weil das eben in den letzten Minuten nicht so gut geklappt hat. Wolze auf seiner Seite. Wieder nach vorne ja sehr aktiv. Jetzt hervorragend. Reiß nimmt den Ball ab und da haut er ihn oben. 24. Das kann auch mal eine gelbe Karte jetzt geben. Völlig unnötig. Taktisches Foul an dieser Stelle, Herr Siebert. Das war ein ganz klares Ding. Kann man durchaus als taktisch machen. Macht er aber nicht. Gibt einen Freischuss. Im Prinzip auch okay, wenn man bedenkt, wie er die Situation auf der anderen Seite eben gemacht hat. Erfahrener Mann. So, jetzt aber eine Schusschance aus, das sind so 33, 34 Meter. Ein Kerk in bester Verfassung kann den in Knick hauen. Allerdings hat er das schon längere Zeit so nicht mehr getan. Aber jetzt wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Also ein Alvarez würde auf jeden Fall drauf schießen. Das ist sicher bei Kerk, weiß ich es jetzt nicht. Das sind doch schon, das sind auch fast, was wir rechnen, 9, 18, 34, 35 Meter sind es bestimmt. Allerdings mit leichter Windunterstützung. Oder nicht nur mit leichter, sondern mit erheblicher Windunterstützung. Der VfL spielt ganz klar mit Wind. Eindeutig von Zeit zu Zeit kommt er hier böig hereingeweht. Und im Moment ist das gerade der Fall. Und vielleicht ist das mal die Möglichkeit für einen Flatterball. Siebert legt es noch ein, zwei Meter weiter nach hinten. Es gefällt denen nicht, dass der Strich da ist. Wo ist den Drei in der Abwehr? Die wissen, dass Gerg das vielleicht bauen kann. Und der wird schießen. Das tut er auch. Naja, eine flache Variante. Allerdings, keine Ahnung, ob das nicht beabsichtigt war, die ging rechts an der Mauer vorbei. Als Torschuss kannst du den nicht wirklich werten. Aber so eine Geschichte, wenn da einer nur ganz leicht den Fuß reinkriegt, versehentlich, wie auch immer, dann kann ein Torhüter kaum was machen. Also irgendwo, wenn das Absicht war, war das vielleicht gar nicht so die allerdümmste Variante. Aber ich glaube, es war keine Absicht. Dazu haben die anderen zu wenig versucht, deinen Fuß irgendwie noch reinzukriegen. Ulreich mit dem Abstoß. 25 Minuten gespielt. 0-0 hier. Eule. Auf die rechte Seite. Handspiel hätte ich gesagt, aber weiß ich nicht. Mutter kommt noch da. Ja, das ist richtig. Mutter. Das macht der Leistner. Das macht er natürlich ganz routiniert. Der Leibold besser gesagt. Ich nenne ihn immer Leistner. Macht nichts. Leibold 21, Leistner 37. Das ist natürlich der Leibold, der Kapitän. VfL nach vorne, das machen sie dann immer, dann laufen sie immer dazwischen. Das machen sie jetzt auch zum zweiten, dritten Mal dazu. Amenido da gestoppt, in diesem Fall von Gia Mera. Der Schiedsrichter sagt so, dass sie jetzt langsam ist gut gewesen. Die machen das also tatsächlich, dass sie den Laufenden sozusagen begleiten und ihm irgendwie, als ob du beim Fahrrad bist und ihr haut einer einen Stock in den Speichen. Ungefähr so machen die das auch schon zum wiederholten Male jetzt hier. Und das wird Schiedsrichter Siebert nicht mehr lange machen. Ich denke, bei der nächsten Aktion in dieser Art wird es eine gelbe Karte geben. So, keine Torschusssituation jetzt realistischerweise. Halblinke Position und da stehen sie an der Strafraumgrenze. 2, 4, 5, 6 Osnabrücker. Geht zeigt an. Auf den zweiten Pfosten. Ui, jetzt wird hier Handreklamiert. Ich glaube eigentlich nicht, dass Hand war. Reiß im Nachfassen. Jetzt Eule mit dem Kopfball. Jetzt wolzelt vorher und holt einen Eckstoß zumindest noch raus. Ja, das wird natürlich dann immer moniert, aber ich habe da nicht gesehen, dass da eine Hand im Spiel war nach dem Kopfball von Eule. Ich glaube, alles in Ordnung. War jetzt auch nicht so gefährlich, aber irgendwo, ich glaube, Jatta war es, der den Ball unnötig in der Mitte heiß macht, indem er den sehr hoch in den Himmel köpft, nicht richtig rausbekommt. Dadurch dann noch im Nachfassen Eule nochmal in der halbrechten Position. So, und jetzt Eckstoß. So, jetzt wäre es noch mal an der Zeit. Santos zeigt an, ich will den Ball haben. Ich mache ihn rein. Der Ball kommt dahin. Er macht ihn aber nicht rein. Aber tatsächlich kommt er genau dahin, wo er kommen sollte. Wunderbar auf den zweiten Pfosten. Geht über den Kasten von Ulreich. Schöne Ecke von Sebastian Kerk, der durchaus aufsteigende Form hat, hat er in Würzburg auch bereits schon bewiesen. Also insgesamt, der VfL hält hier sehr gut mit. Körpersprache ist super. Ergebnis 0:0. Grundsätzlich in Ordnung. Ein paar Schreckmomente mussten wir überstehen und da werden wir sicherlich auch noch ein paar mehr haben. Das schreckt uns nicht, das wussten wir, dass das passieren wird. Dazu hat der Gegner zu hohe Qualität. Abstoß. Amenido holt sich das jeder. Reiß, pass auf, kein Fehler machen. Reiß sicher da, wunderbar, stark gelöst. Sheriff sitzt auf dem Hosenboden, hat einen mitgekriegt, steht aber wieder auf. Gab auch keine Unterbrechung. Kühn mit dem langen Ball auf die linke Seite, wo jetzt Santos. Ah, der macht das immer besser jetzt im Kopfballspiel. Kerk. Kerk spielt auf außen. Das ist gut. Er sieht hier in der Mitte Reis, genau. Und der sieht auf der linken Seite gar nichts bei dem Ball. Man unanforced. Error völlig unmotiviert. Und jetzt. Boah, der Jatta. Jatta, weiß ich auch nicht, was der macht. Das sah so aus. Der legte sich den Ball 20 Meter vor. Das ist so, früher Christian Ziege machte das regelmäßig. Legte sich den Ball, wer weiß wohin. Und dann fing der an zu laufen und dann kriegte ihn keiner mehr. Aber das hat Jatta, glaube ich, auch eher mit einem technischen Fehler gemacht. Der ist ihm so an den Fuß gestoßen und ging dann auch in Seiten aus. Aber schade, da hätte man gerade mehr machen können. Reis forderte den Ball in der Mitte, stand in zentraler Position 30 Meter vorm Tor. Auf der linken Seite machte sich bereits wieder ein Osnabrücker auf. Der hatte viel Raum, viel Platz. Der HSV lässt die Außen relativ frei, muss man eindeutig sagen. Da gibt's die Chancen über Außen. Das nutzt der VfL das ein oder andere Mal. Aber in diesem Fall war Reis wahrscheinlich schon wie im Rahmen eines Schachspielers. Er denkt 4-5 Schritte weiter. Da war er dann auch schon, aber der erste Schachzug gelang nicht. Einwurf für den VfL, eindeutig. Ah, Horst Bubesch fordert für sich Einwurf, aber das hat er wohl nicht mehr so gut gesehen. War völlig eindeutig. Langer Ball und da wird Amenido, das ist Sperren. Und bei pfeifst du nicht, kann man nicht pfeifen. Würde ich auch nicht pfeifen. Aber das machen sie natürlich gut. Die haben schon eine individuelle Qualität. Und jetzt holen sie den Einwurf raus. Die Hamburger Leistner da im Duett mit Diamira. Und Amenido, der will zum Ball, langer Einwurf von Wolze, der das ja kann. Haben auch wieder gewechselt übrigens, Wolze wieder auf der linken Seite, Amenido auf der rechten. Und da will er vorbei, da lass mich doch vorbeilaufen sozusagen. Aber da wird er einfach vom Körper komplett eingebremst und du kommst nicht dran vorbei. Stark gemacht, der Hamburger Defensive. Jetzt Santos. Ah, steckt durch. Hofft, dass Amenido da ist, aber der hat nach seinen Erfahrungen von eben gedacht, das brauchst du so in der Form nicht zu machen. Da lassen sie dich eh nicht langlaufen. Und Ball trudelt ins Tor aus. Es gibt Abstoß. Zwei Bälle im Moment auf dem Platz. Das ließ sich regeln. Ja. HSV oder Brunanda. Ja, passt da auf, dass der nicht ins Laufen kommt. Wenn der. Hat es ein paar Mal gezeigt, dass sie seine Sololäufe durchaus super gefährlich werden. Ne? Trapp gewinnt den Kopfball. Reis macht das gut. Ah, und Santos macht das eigentlich auch gut. Und Kerk war schon ein Stückchen zu weit. So, wie soll man das erklären? Also Reis sperrt so ein bisschen, ja, ganz kurz vorm Foul. So, und dann spielt Santos den mit der Seite weiter. Der kann ja nicht mehr laufen. Jetzt auf was Gittel. Meißner mit dem Schuss. Oh, zieht Humolos ab, mal aus 22, 23 Metern. Halblinke Position, aber keine Gefahr für unseren Kasten. Für Kühn, der nicht eingreifen muss, geht 4, 5 Meter gut und gerne am Kasten. Der SV vorbei, 32 Minuten gespielt in dieser so allentscheidenden Partie. Und man merkt es beiden Mannschaften an. Die sind beide hochkonzentriert, sind beide voll dabei. Fair ist es durchaus, also das, man kann jetzt nicht sagen, ja, noch keine gelbe Karte zumindest im Übrigen auf unserer Seite. Es sieht ja die Partie in Aue wahrscheinlich noch von hoher Brisanz und Relevanz sein. Ist nur Tafferzhofer gefährdet. Der VfL bekommt den Ball jetzt nach draußen, eben der angesprochene Tafferzhofer versucht Amenido, aber Amenido ohne große Chance, weil Leistner da entsprechend steht. Aber sie machen das gut, sie machen das gut. Ja, und der fault auch ganz gerne mal. Da hat er den Kerk hatte den Ball mitbekommen. Genau, und zeigt an, ich will gerade nach vorne spielen. Und das ist also schon das zweite, dritte Foul. Der Onana steht kurz vor der gelben Karte zumindest. Zweite, ja auch taktische Foul, würde ich mal fast sagen. Macht er ja geschickt, keine Frage. Aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal geahnt. Sheriff hat ein bisschen Platz. Sheriff steckt durch. Ah, und Santos macht das, übertreibt es manchmal ein wenig mit seinem Aber. Die kriegen den Ball nicht raus. Und voll zum Nachfass. Beziehungsweise, Multop ist der Reis. Spielen dann wieder zu 2 zu 3. Amenido wartet in der Mitte. Ja, aber Aydini wird eingesetzt von hinten. Möglicherweise in den Strafraum. Bringt der Sieg in den Strafraum. Santos will ihn haben. 2-3 stehen da. Bringen rüber. Ah, er bringt ihn nicht. Ja, doch, er bringt ihn rüber, weil Sheriff aufpasst. Oh, Sheriff mit einer gewagten Körpertäuschung. Jetzt in die Mitte vorher. Und da ist das 1 zu 0. Da ist das 1 zu 0. Und es ist Santos. Halleluja. 1 zu 0 für die Lila Weißen. Sensationell. Ich hoffe, es war kein Abseits, aber keine Anstalten. Wunderbare Flanke. Und wer hat aufgepasst? Der Sheriff hat aufgepasst. Und ich glaube, die Flanke, die kam von Volzner von der linken Seite. Sensationell. Und Santos, er endlich, das macht was, wofür er gekauft worden. Er gekauft ist er nicht, hat er nichts gekostet. Keine Ablöse, glaube ich, zumindest, aber verpflichtet worden ist. Macht ein Tor mit dem Kopf. Sebastian Rüther hat mir in der letzten Woche in der Nacht vor Würzburg gesagt, das ist ein starker Kopfballspieler. Ich hatte meine Zweifel. Sebastian, ich ziehe alles zurück. Du hast Ahnung und ich nicht. Und das ist mir so egal. Es steht 1 zu 0 für den VfL. Siebert pfeift das Ding hier ab. Es reicht. Damit können wir gut aufhören. Das ist genau das, was wir brauchen. Die 1-0-Führung gegen den Hamburger Sportverein hier, der im Aufbau einen schweren Bock gebaut hat. Ich weiß nicht, wer es war, ist mir auch völlig egal. Aber der VfL hellwach und Santos, der wirklich sich immer zeigt, gib mir einen Ball, gib mir einen Ball, gib mir einen Ball, macht das Tor wunderbar. Jetzt kommt er gerade rechtzeitig, fing er wunderbar an in dieser Saison, hatte dann also ein Loch, was du also mit tiefem Loch nur richtig bezeichnen kannst. Aber da ist er raus. Das hat er in den letzten Spielen schon bewiesen, deutlich treffsicherer jetzt wieder und vor allen Dingen aktiver und setzt seinen Kopf gut ein, auch eben an dieser Stelle. Und das 1 zu 0 hier. Ah, ist das ehrlich. So, wenn man jetzt mal Zeit hätte, ist natürlich ein bisschen doof so alleine jetzt, dann kann ich natürlich nicht die ganze Zeit gucken, wie es woanders steht, dann lasse ich mich halt auch mal einfach überraschen. Tue ich mal so. Als würde ich auch auf dem Platz stehen, die kriegen es. Nehme ich auch nicht mit. So, Eule klärt den Ball erstmal. HSV muss jetzt wieder aufbauen. Jetzt bis zur Pause zumindest nichts anbrennen lassen. Und genau das haben sie vor. Santos holt sich das Leder, reißt jetzt im Duell mit Mo Haier. Setzt sich durch. Setzt sich durch im Nachfassen. Dann Haier. Aber die Hamburger nicht ohne Fehler in der Verteidigung. Defensiv ein wenig unsicher, bauen da immer mal wieder einen Bock. Und auch im Aufbauspiel, auch jetzt Leibold mit einem unnötigen Fehler, lässt den Ball zu weit springen. Der Sheriff. Und von draußen die Anfeuerungsrufe. Amenido holt sich den Ball da. Mein Gott, wie macht er das denn? Kehrt steht auf kurz. Da hat einer Leo gerufen oder was auch immer. Da lässt er den Ball durch. Heidewitzka. Oh Mann, da stand der Kehrt wunderbar. Der Amenido, den nimmt er einfach aus, nimmt hier mehr den Ball weg. Da hat er überhaupt nicht mit gerechnet. Der wollte den austrudeln lassen. Amenido hellwach holt sich den Ball. Super stark gemacht und beinahe die Möglichkeit zum 2 zu 0 hier für die Lila-Weißen. Das wäre natürlich nicht. Jetzt aber erstmal Meißner. Der schießt und schießt rein. Oh, jetzt brat mir doch einer einen Storch. Mann! Oh. Das war natürlich jetzt wirklich nicht nötig, sofort im Gegenzug. Da muss einer sich vorstellen, der schießt, macht sein zweites Spiel, macht sein zweites Tor. Ja, toll, tolle Geschichte im Profifußball, brauchen wir hier gar nicht. Unmöglich. Wieso steht da keiner vor? Das haben wir gesehen, der zielt bei jeder Gelegenheit ab. Das macht er das dritte Mal. Da muss einer davor stehen, der kann den nicht so schießen. Völlig frei, hat 3-4 Meter, guckt sich das Tor aus. Und Kühn sieht ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus wie eine Bahnschranke. An der Stelle kommt nicht rechtzeitig runter. Naja, ganz unhaltbar erschien er mir ehrlich gesagt auch nicht. Ah, oh, wie schade, da machst du das 1-0 und musst damit in eine Pause gehen. Gehst aber deutlich nicht mit in eine Pause, sondern 8 Minuten vor derselbigen machen die Hamburger das 1-1. Ja, das ist natürlich diese individuelle Qualität. Aber dennoch, der Treffer hätte so nicht fallen müssen. Der VfL war gerade in Vorhalte. Die Hamburger mit einer deutlich höheren Fehlerquote. Langer Ball jetzt. Und Santos für den Abbot hat ihn. Liegt aber auf Amnido. Ah, der wird für die Amira da gestoppt mit fairen Mitteln. Und jetzt passt bloß auf, Freunde. Passt bloß auf. So zu lang. Ah, der muss so rauskommen. Da hast du den Ball. Der Ball kommt auch nicht optimal für Kinzombi. Und Aidini zögert. Möchte seine Position hinten nicht verlassen. Und jetzt Kittel am Strafraum. Lass die dann. Ja, diesmal stehen sie da zu 2 zu 3. Hätten sie beim Meißner eben auch machen sollen. Hätte auch kein Tor schießen können. Jetzt kann der schon wieder schießen. Schießt drüber, Kittel. Lass sie da nicht schießen, noch 16, 17 Meter. Kittel kann da schießen, macht das gut. Dann noch leicht abgefälscht, aber auch nur ganz knapp über den Kasten von Philipp Kühn. Oben aufs Netz. Und er sagt doch, Mann ey, in der Mitte, das ist zu einfach. Das darf nicht so sein. Sehr unerfreulich. Eckstoß von der rechten Seite. Uah. Das Uah war dem Wasser geschuldet, wo noch ein bisschen Druck aus Würzburg wohl drauf war. Kittel mit der Ecke von rechts. Sehr hoch in der Luft der Ball. Moment, kann jetzt geklärt werden, ja. Und Kerk haut ihn so weit weg, wie es eben nur geht. Ulreich, ja, der merkt natürlich. Ah, Ball ist ausgegangen. Ulreich merkt natürlich, oder kann sich das vorstellen, das ist ja so ein Nackenschlag, wenn du sofort das 1-1 kriegst. Also im Grunde nach setzt du dann natürlich so schnell wie möglich nach, aber Siebert unterbricht das erstmal. Möchte da irgendwie die Ordnung wiederhergestellt wissen. Das ist jetzt geschehen. Leibold, Leisner. Ach, wie schade ist das. Da führst du 1-0. Oh, und jetzt kommt wieder Onana. Und Aidini merkt man natürlich auch. Der hat auch nicht nur optimale Spiele in letzter Zeit. Jetzt gefährlich wieder der Meißner. Und der, boah, der trifft den Außenpfosten. Mein Gott, was haben sie da für ein Juwel ausgegraben? Der ist ja, der geht ja dermaßen da durch. Ganz starke Leistung. Also zieht nach innen und dann zieht er einfach ab, hebt den Ball und er geht an den rechten Außenpfosten. Also wäre drin gewesen, hätte man von einem wunderschönen Tor sprechen können, aber natürlich nicht wollen. Also der VfL jetzt tatsächlich mit Glück in einer Phase, wo der HSV ganz offenbar ernst macht. Also kann man nur sagen, seht zu, dass sie irgendwie in die Pause kommt. Aber möglicherweise kann man die Schwächen, die Hamburger zumindest hinten haben. Vorne sind die genauso stark, nicht ganz so viel vielleicht wie im Hinspiel hoffentlich. Aber vorne sind die extrem stark. Aber hinten haben sie zumindest den einen oder anderen Bock immer drin. Da hoffen wir, dass das so bleibt. So, Leisner jetzt so ein bisschen ruhiger. Die Partie ja wirklich jetzt 10 Minuten dermaßen unter Vollgas. Lässt sich sicherlich auch gut angucken im Fernsehen. Im Stadion ließe sich das auch sehr gut angucken. Wie schade, dass hier nicht 15.000 jetzt den VfL nach vorne peitschen können. Der könnte es jetzt gebrauchen. Aber, wie gesagt, also wirklich hohe, interessante und intensive Partie auch. Heyer auf Onana. Ja. Jetzt gib ihm mal Geld. Also der geht mir echt auf den Sender. So, der Reis fault ihn. Also so leicht, gar nicht mal so schlimm. Der hat ja nun bekanntermaßen, den haben wir schon mehrfach erwähnt, diesen Spieler, und dann steht er so auf mit einem aggressiven Habitus, ja, und Reis mag den nach wie vor nicht leiden, und auch zu Recht. Der hat nämlich zweimal von jemandem gekriegt bisher schon. Sehr aggressiver Mensch. Wollen wir mal sehen. Das ist ein interessantes Duell mit Reis. Ich glaube, da passiert noch irgendwas. Was auch immer, keine Ahnung. Ei, Kerk holt sich den Ball jetzt vielleicht nochmal. Dann Multaub mit einer Idee. Aber das ist natürlich, denn das klappt auch nur einmal in 3 Jahren. Nimmt ihn direkt, spielt ihn nach außen. Man, so eine Halbzeit durchzureden, ist doch was anderes als immer nur die Hälfte, muss man schon sagen. Vor allen Dingen, wenn dann natürlich dann so Tore fallen, dann geht einem schon mal die Stimme dann irgendwann weg. Aber gut, Halbzeit haben wir ja bald. Also wirklich eine spektakuläre Partie, muss ich sagen. Wirklich eine gute, und der VfL macht es sehr gut. Aber man sieht natürlich, wenn die da mal so richtig ins Laufen kommen, die Hamburger, dann ist Holland in Not. Reiß gerade am Ball. Ronaldo mit einer Kerze. Ja, das machen sie gerne. Ja, weiß Kittel genau, was er gemacht hat. Da hat er den Aldini so unterlaufen, so wie das eben schon mal bei Beermann war. Genau, Beermann geht da auch hin und sagt, siehste, war bei mir eben auch schon. Das tut natürlich dann weh, weil du in aller Regel unsanft auf dem Rücken landest. War jetzt auch nur so ein ganz leichter Schub, wie das eben so im Fußball üblich ist. Nichts wirklich Dramatisches, aber eben immer eine unsanfte Landung. Davor Zofor und Eule Beermann helfen dem gestürzten Aldini auf. Es sind mittlerweile noch 1,5 Minuten zu spielen. Ich denke, überprüft wurde nichts großartig. Also 1 Minute wird vermutlich nachgespielt werden. Eule jetzt mit dem langen Ding. Jetzt Onana in der Mitte, jetzt kann er wieder das mit seinen Schritten, jetzt macht er das und wahrscheinlich zieht er her, dann tut er nicht, er spielt auf Kittel am Strafraum Eck. Oh, gefährlich, und Kühn ist auf dem Posten, aber mit Mühe und Not kann man das nochmal verteidigen. Ja, wenn die Platz haben, dann sind die schon stark. Dann sind die schon ohne Zweifel stark. Eckstoß von links. So, jetzt nichts mehr vor der Pause anbrennen lassen. Schönes Ding. Kühn mit einer Faust, Nachschuss, Kinzombi trifft den Ball nicht richtig. Und zunächst erstmal Aldini jetzt auf der linken Seite, pass auf, da kommt ein Gegner. Multaub nimmt den Ball an, sichert den erstmal, HSV voll auf, ja genau, geht voll drauf und wollen den zweiten Ball. Der VfL holt aber zumindest einen Einwurf raus, die reguläre Spielzeit mithin erst einmal um. Eine Minute, wie eben schon prognostiziert, Nachspielzeit. Vorfeld mit dem Einwurf noch. Also, ich sag mal so, bis zum 1:0 und kurz danach war der VfL durchaus vielleicht ein bisschen stärker. Danach haben die uns ein bisschen das Fürchten gelehrt von Zeit zu Zeit, wenn die so richtig ins Laufen kommen, die Hamburger. Jetzt versuchen sie es auch nochmal. Kittel wird aber angegangen, muss hinten rumzuspielen. Gerg macht das ganz gut. Schön auf die andere Seite. Wolze mit seiner Brust. Sheriff unnötig hochgeholt den Ball. Das muss man nicht machen. Trapp jetzt mit dem Kopf nach draußen. Und Leistner, Kopfballsieger gegen Santos. Auf der Mittellinie, Einwurf für den VfL. Jetzt wird sofort Schiedsrichter Siebert zur Pause pfeifen, macht das auch. Der Einwurf, der für Reis gedacht wird, den fängt er gekonnt ab. Ja, spannende Partie hier an der Brücke. Was da am Ende bei rauskommt, das werden wir sehen. Der VfL macht das bisher ganz stark, auf jeden Fall gegen einen Gegner, der nach vorne seine Stärken hat. Bis gleich.